Jello, Biafra und Co. alias The No WTO Combo mit einem bissigen Kommentar zu neuen Formen der Ausbeutung auf dem Arbeitsmarkt. Electronic Plantation heißt das Stück, ein Track vom Album Live from the Battle in Seattle. In dem Song werden zum Beispiel Überwachungsmethoden beschrieben, die es erlauben, auf die Sekunde genau festzustellen, wie lange der Arbeiter seinen Platz verlassen hat. Letztlich sei das nur eine neue elektronische Form von Sklavenarbeit. Im Text heißt es unter anderem, du bist an deinen Laptop angekettet, bis wir dich wegrationalisieren. Dann kannst du ja dafür zu Hause shoppen gehen und dein bester Freund ist eine Maus. Auf andere Art subversiv ist die nächste Musik. Ich habe sie erstmalig als Kind erlebt, zusammen mit den passenden Bildern dazu im Fernsehen.